Abschnitt 4 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 28 bis 36. Kapitel 28. Der Bierkeller. Der Herr Zitronenthal führte nun den Herrn Bartmann in das beste Restaurant der Stadt und stellte seinen Gast dort mehreren alten Herren vor, mit denen sich die beiden in das prächtige Eichenzimmer zurückzogen. In dem Eichenzimmer war alles voll üppigster, fantastischer Holzschnitzerei. Selbst die Tischplatten zeigten Holzskulpturen in Flachrelief. Herr Bartmann trank die ersten drei Glas Schwantobräu, ohne etwas zu sagen. Und der Antiquar kam auf die Familie zu sprechen, in der die beiden Abendbrot gegessen hatten. Und er sprach so von der Familie, dass der Herr Bartmann nicht umhin konnte, sein Schweigen aufzugeben. »Halten Sie ein«, rief er plötzlich, »heute ist mir das Unglück des Kaiserreichs Utopia klar geworden. Dieses ruhige, prächtige Leben ist eben ganz dazu angetan, die Utopianer von oben bis unten zu verweichlichen. Die Utopianer sind schlaff wie alte Waschlappen, und das ist ihr Unglück. Stellen Sie sich, meine Herren, das ungeheuerliche, allmächtige Leben in der Natur vor. Da glüht und sprüht alles durcheinander, dass die Funken nur so prasseln. Die Welt da draußen ist voll Leben. Und das Leben, das wir in der Natur sehen, reißt uns in andere Sphären. Wir müssen empfinden, dass hinter allen Bäumen und hinter allen Felsen noch mehr lebt als das, was wir sehen. Und der große Volksgeist, den wir alle anbeten und der unser Dasein durchströmt, wie der Äther die Welt durchströmt. Dieser große Volksgeist lebt ebenso heftig wie die große Welt da draußen. Aber die Utopianer, die von diesem großen Geiste geführt werden, zeigen nicht, dass sie so leben wie der Geist, der sie führt. Die Utopianer sind schlaff und faul, und all ihr Luxus und all ihre Kunst und all ihre Bequemlichkeit und all ihre prächtige Gerechtigkeitsliebe fördern den Utopianer nicht mehr. Nein, all diese schönen Dinge machen den Utopianer schlaff, dass er nicht mehr ordentlich und rasch zu denken vermag und nicht mehr imstande ist, das große Leben, das da draußen in der großen Welt lebt, mitzumachen. Der Utopianer kann heute nicht mehr das große, fieberhaft mächtige Weltleben verstehen und mitempfinden und infolgedessen auch nicht mehr große Werke schaffen. Nicht mehr Werke schaffen, die es wert sind, als Spiegelbild der Unendlichkeit, der Unermüdlichkeit und Unerschöpflichkeit zu gelten. Wann denken denn die Utopianer an das, was hinter allen Erscheinungen lebt? Wann denken denn die Utopianer in ihrem Leben, das große Leben sich zu gestalten, das große Leben, das der Geist, der uns führt und den wir Volksgeist zu nennen wagen, nachzuleben? Und ist diese Schlaffheit nicht empörend? Dieses faule Utopia ist es nicht wert zu leben, wenn es nicht so leben will, wie der Große, der hinter uns steht, uns zu leben gebietet. Temperamentlos sind die Utopianer geworden. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, meine Herren, sagte es und ging hinaus. Und 22 Minuten später fährt der Kaiser von Utopia in seinem sebastianischen Luftschiff hoch über seinem Kaiserreich durch die Nachtluft zu den funkelnden Sternen empor. Kapitel 29. Zwei Idylls. In Schilda saß die Lotte Wiedewitt in ihrem Arbeitszimmer und war durchaus guten Mutes. »Wir werden uns schon durchsetzen«, sagte sie des Öfteren vor sich hin und dabei arbeitete sie fleißig an einer neuen Wandbekleidung. Sie beschäftigte sich schon seit mehreren Monaten, da die Einkünfte auch im Oberbürgermeisters Hause sehr zu wünschen übrig ließen, mit kunstgewerblichen Arbeiten. In dem dreieckigen Arbeitszimmer der Frau Oberbürgermeisterin lagen in großer Unordnung große Muscheln, präparierte Fischgräten, Korallen und andere feste Meeresgewächse in Menge herum und bildeten ein anmutiges Stillleben. An den Spiegeln der Wände hingen sehr viele Fischgräten, die durch ein neues Verfahren steinhart und mit allen möglichen Farben schillernd bunt gemacht waren. Jetzt aber arbeitete die fleißige Lotte an einer neuen Wandbekleidung, die auf Metallplatten, bunte Muster aus Perlmutter, Bernstein und gepressten Seegrasfabrikaten zeigten. Die Seegrasfabrikate, die in ihren braunen Naturfarben gelassen waren und sich durch sehr zierliche Adern auszeichneten, bildeten die Hauptteile der Muster. Die Lotte sah gar nicht von ihrer Arbeit auf, dachte aber dabei immerfort an ihren Moritz, der jetzt Kaiser in Ulalaipu spielte und wenig von sich hören ließ. »Er soll schon staunen, wenn er wiederkommt«, sagte sie dann leise, und sie lächelte dabei, und ihre strahlenden Augen schauten zum Fenster hinaus und sahen draußen auf der Straße die geheimen Regierungssekretäre von Müllerkuchen und Käseberg, die eifrig miteinander über die neuen Zustände sprachen und die Oberbürgermeisterin hochachtungsvoll begrüßten. In Ulalaipu saß währenddem die Kaiserin Cäcilie in ihrem Ankleidezimmer und fragte ihre Zofe, ob denn noch immer nicht das Pelzzimmer gereinigt sei. »Die Luftpumpen«, sagte die Zofe, »sauge noch immer den Staub auf, aber die Geschichte hat bald ihr Ziel erreicht.« Und als das nun geschehen war, begab sich die Kaiserin in ihr Pelzzimmer und setzte sich vor das weite offene Fenster und blickte auf den schwarzen See hinab und zu den großen Bergen hinauf und hinüber zu den vielen Häusern der Residenz, die an den Berghängen bunt und vielkantig leuchteten wie Edelsteine. Das Pelzzimmer bestand an den Wänden und an der Decke und auf dem Fußboden aus lauter kostbaren Pelzen, die immer durch Luftschläuche, die sich mechanisch von der Decke herunter bewegen konnten, vom Staube befreit wurden. Die Schläuche hatten vorzüglich funktionierende Staubaufsaugungsapparate. Die Kaiserin saß an ihrem offenen Fenster und dachte an ihren Gemahl, der gar nichts von sich hören ließ. Aber sie war über das Schweigen ihres Gemahls keineswegs ungehalten. Sie las nun in einem alten Märchenbuch, das in wolkig bunt gefärbtem Pergamentbande auf einem geschnitzten Elfenbeintische vor der Kaiserin lag, das folgende. Die Zwerge aber machten der Prinzessin ein Armband aus glühenden Steinen, die immer wieder in anderen Farben leuchteten, und eine feine, prickelnde Wärme ausströmten, ein kostbares Armband. Und mit diesem Armband konnte die Prinzessin tausendmal schöner die Geige spielen als alle ihre Musikanten. »Ähnliches«, sagte die Kaiserin für sich, »haben wir jetzt im Kaiserreich Utopia schon in Wirklichkeit.« Der Mond ging auf und spiegelte sich im schwarzen See, und die Kaiserin ließ das Lesen sein und blickte hinüber zu den Häusern der Stadt, in denen jetzt die Abendlampen angezündet wurden. Kapitel 30 Die Rechtszentrale. »Nanu«, sagte der Herr Bartmann in der Rechtszentrale am Schwandu-Flusse, »was wollen Sie denn von mir?« Der Angeredete, ein alter Kontrollbeamter, zog eine Fotografie aus der Westentasche und zeigte sie dem Herrn Bartmann und sagte lächelnd, »Da sind Sie, nicht wahr, Herr Bartmann? Sie haben gestern Abend in einem Bierkeller, der nur 80 Meilen von der Rechtszentrale entfernt ist, eine Bierrede gehalten und sich in dieser abfällig über das Kaiserreich Utopia geäußert. Die Rede ist durch Automat aufgenommen, mitsamt ihrer Fotografie und heute Morgen durch Rohrpost hierher gelangt. Sie, Herr Bartmann, sind mit Luftwagen hierher gekommen und augenscheinlich ein sogenannter Fremder. Alles, was recht ist, aber das können Sie nicht verlangen, dass man in Utopia schlecht über Utopia reden darf. Und somit wollte ich Sie bitten, mich zu meinem Betriebsdirektor zu begleiten. Herr Bartmann kraute sich hinter den Ohren, ihm wurde schwül zumute, er stotterte und sah sich nach seinem Luftwagen um. Aber der Kontrollbeamte meinte lächelnd, »Es ist ja nichts Gefährliches, Strafen tun wir ja nicht in Utopia, aber die Sache muss zur Diskussion gestellt werden. Ihre Rede hat interessiert, durch solche Reden können Sie in Utopia berühmt werden.« »Ich danke schön für den Ruhm«, rief der Herr Bartmann wütend aus. »Danken Sie nicht zu früh«, versetzte der Beamte, »der Ruhm ist doch eine vortreffliche Ware.« Sie standen am Ufer des Schwantuflusses. In der Mitte des Flusses stand auf einer länglich-ellipsenförmigen Insel der Hauptturm der Rechtszentrale, und an jedem Ufer standen je drei Nebentürme der Rechtszentrale. Und diese 700 stockhohen Türme waren durch tausende von Brücken mit Fahrstühlen untereinander verbunden. Und da fuhr dann der Herr Bartmann mit dem alten Kontrollbeamten sehr bald auf diesen Brücken herum, und die beiden Herren unterhielten sich über die Bedeutung der 7 Türme. Der Beamte sprach nicht ohne Wichtigtuerei. In diesen 7 Türmen werden nur Manuskripte fabriziert. Jeder Rechtsfall wird hier zu Papier gebracht. Die Druckereien befinden sich auf den Hügeln ringsum, hinter denen sich, wie Sie sehen, die Stadt ausbreitet. Augenblicklich wird am meisten über unseren Kaiser Philander geschrieben, der sich ja, wie Sie wissen, in Schilda befindet und gar nichts von sich hören lässt. Der Herr Bartmann kraute sich abermals hinter den Ohren und sagte seufzend, »Die Geschichte kann ja gut werden.« »Haben Sie bloß keine Furcht«, erwiderte lächelnd der Beamte. »In Utopia geht alles, was recht ist, alles mit rechten Dingen zu, und keinem Menschen wird ein Haar gekrümmt.« Danach stellte der Beamte den Herrn Bartmann seinem Betriebsdirektor vor, der in einem Prachtsaale saß und gemütlich seine Zigarre rauchte. Als nun der Herr Bartmann dem Herrn Betriebsdirektor allein gegenüber saß, in einem köstlichen Ebenholzstuhle mit Emaillemalereien, da fragte der Direktor seinen Gast höflich, während er ihm eine Zigarre anbot. »Wollen Sie das gestern Gesagte in allen Teilen aufrecht erhalten?« Herr Bartmann nickte und las sich noch einmal seine Rede durch und nickte wieder. Da wurden denn sofort 30 Regierungsliteraten vom Inhalte der Rede in Kenntnis gesetzt. Und der Direktor plauderte danach mit seinem Gaste, als wäre gar nichts vorgefallen. Kapitel 31. Kaiser Moritz, der Blamierte. Der Zeremonienmeister Kawatko sprach in der Versammlung des Staatsrats zu Ulaleipu das Folgende. »Eine Kraftprobe, meine Herren, hat unser Staatsgebäude glänzend bestanden. Bereits 4 Wochen sind es her, dass unser Kaiser Philander der 7. die Regierungsgeschäfte in die Hände des Oberbürgermeisters von Schilda gelegt hat. Und diese recht kecke Handlungsweise hat den Utopianern bislang nicht ein Haar gekrümmt. Wir können mit Zuversicht in die Zukunft blicken.« Der Kaiser vereinigte in seiner Person die Macht von 50 Stimmen. Die 100 Mitglieder hatten dagegen nur 100 Stimmen. Wollte also der Kaiser etwas durchsetzen, so musste er mindestens 25 Mitglieder des Staatsrats auf seiner Seite haben. Hatte der Kaiser nicht 25 Mitglieder des Staatsrats auf seiner Seite, so blieb dem Kaiser nur ein Appell ans Volk über. Der stellvertretende Kaiser Moritz wollte nun zunächst die wirtschaftliche Stellung der Bewohner Schildas durch eine allgemeine Landessteuer befestigen. Da kam er aber beim Staatsrat schön an. Kein Mitglied des Staatsrats trat auf die Seite des stellvertretenden Kaisers. Herr Malke, der Historiker, erklärte feierlich: Da es eine historische Tatsache ist, dass sich die Schildaer von der großen Staatsreligion der Utopianer lossagten, so sind die Schildaer auch von den wirtschaftlichen Wohltaten des utopianischen Staates abgeschnitten worden. Die Utopianer helfen den Schildaern nicht, wenn es ihnen schlecht geht, und somit erklären wir, dass eine Staatssteuer zugunsten der Stadt Schilda nicht von uns genehmigt wird. Der Kaiser Moritz appellierte sofort ans Volk, aber in 5 Broschüren wurde einstimmig die Idee des neuen Kaisers für undurchführbar erklärt. Der Stellvertretende wurde ganz kalt daran erinnert, dass sich die Utopianer niemals verachten und dabei gleichzeitig anpumpen ließen. Und der neue Oberbürgermeister von Schilda, den alle für den Kaiser Philander hielten und der doch bloß der Herr Sebastian war, erklärte feierlich, dass die Schildaer nicht nötig hätten, die Utopianer anzubetteln. Und danach schenkte der neue Oberbürgermeister der Stadt Schilda 10.000 Reichstaler und der Kaiser Moritz war der Blamierte. Und ganz Utopia lachte über die erste Regierungshandlung des stellvertretenden Kaisers. Der Moritz ärgerte sich. Kapitel 32: Das Künstlerfest. Die bildenden Künstler des Kaiserreichs Utopia hatten in den letzten Jahrzehnten eine große Vorliebe für die Kunstarten vergangener Epochen gezeigt und dementsprechend verschiedene alte Städte wieder so rekonstruiert, dass man hinter ihren Mauern glauben konnte, noch in einer alten, lange vergangenen Vorzeit zu leben. Es hatten sich auch viele Utopianer gefunden, die diese alten Städte im Kostüm der alten Zeiten bewohnten und dabei auch die Sitten dieser alten Zeiten so getreu wie möglich kopierten. Diese antiquarische Geschmacksrichtung hatte aber auch ihr Gegenspiel erzeugt und somit gab's auch sehr viele Maler, Bildhauer und besonders Architekten, die den lebhaften Wunsch besaßen, in einer Zukunftszeit zu leben. Diese Zukunftszeit sollte sich ganz besonders durch transportable Häuser und demnach auch durch transportable Städte auszeichnen. Naturgemäß konnte man so kostspielige Zukunftspläne nicht gleich in die reale Welt übersetzen. Es wurde daher beschlossen, zunächst ein Künstlerfest mit transportablen, kleinen Restaurants zu arrangieren. 20 sehr umfangreiche Fesselballons sollten die Restaurants in die Lüfte hinaufheben und da immer wieder in interessanter Gruppierung auf- und absteigen und so die Reize der transportablen Architektur zur Anschauung bringen. Der Plan kam zur Ausführung und die Künstler waren einfach entzückt, besonders in den warmen Sommernächten, wenn unten und oben 1000 bunte elektrische Scheinwerfer die Luftstadt durchleuchteten. Ganz Utopia interessierte sich für dieses Künstlerfest sehr lebhaft und die Zahl der fotografischen Aufnahmen von den einzelnen Luftrestaurants aus und auch solche vom Erdboden aus belief sich in den ersten 14 Tagen auf ungefähr 70 Millionen. Die antiquarische Richtung verlor der neuen Luftrichtung gegenüber immer mehr an Boden und alle Welt war erstaunt und entzückt über die lebhafte Tätigkeit der utopianischen Künstlerwelt. Nur dem Herrn Bartmann gefiel diese neue Richtung in der Kunst keineswegs, und seine abfällige Kritik erregte in den Künstlerkreisen nicht geringes Aufsehen. Seine heftige Rede im Bierkeller über die utopianische Schlaffheit und Faulheit hatte bereits ein großes Kopfschütteln überall erzeugt. Die Künstler aber hielten es jetzt für angezeigt, diesem merkwürdigen Quengler ganz energisch entgegenzutreten. Und es kam zwischen den ersten Architekten des Landes und dem Herrn Bartmann zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und natürlich hoch oben in den Lüften, 1000 Meter über dem Festplatze mitten in der Nacht, als die Scheinwerfer herumflirrten, wie die brennenden Blitzstrahlen von Riesendiamanten. Eine sehr äußerliche Kunstrichtung, sagte der Herr Bartmann, eine rein dekorative Kunstrichtung, eine Raumkunst, aber keine Traumkunst. Wenn wir auch dadurch unserer Erscheinungswelt immer wieder neue Seiten abgewinnen und wenn wir auch dadurch in mancher Beziehung sehr neue und sehr wertvolle Anregungen empfangen, verinnerlicht wird dadurch die Kunst keineswegs. Sie wird im Gegenteil immer mehr veräußerlicht durch derartige Spielereien. Da gab's nun spitze Worte auf beiden Seiten, und der Herr Bartmann hatte einen schweren Stand. Die Künstler setzten ihm klipp und klar auseinander, dass man der Kunst den Boden unter den Füßen fortzöge, wenn man die Kunst von der äußerlichen Erscheinungswelt trennen wollte. Herr Bartmann aber erklärte nachdrücklich: Wenn wir in einer äußerlichen Erscheinung das innere Leben herauszufühlen versuchen, so können wir sehr viel herausziehen. Lassen wir aber immer wieder neue äußerliche Erscheinungen auf uns wirken, so werden wir nicht die Zeit finden, jeder einzelnen äußerlichen Erscheinung ins Innere zu schauen. Und wir werden bald das Innere ganz über dem Äußeren vergessen. Sie wissen, meine Herren, dass ich nicht behaupte, wir könnten überirdische Geister irgendwo entdecken. Sie wissen, wie ich das Innere meine. Sie geben mir immer wieder zu, dass die Fülle der Erinnerungen und der unwillkürlich erzeugten Nebenvorstellungen jedes äußerliche Bild vertieft, verfeinert und zu einem sehr empfindlichen Darstellungsgegenstande macht. Würde sich's nicht empfehlen, dieser intimen Kunstrichtung mal mehr Raum zu schaffen? Durch ihre Luftschlösser machen sie alle intimen Bestrebungen einfach tot. Sie zerstreuen, statt zu konzentrieren. Sie geben nicht dadurch den grandiosen Eindruck des intensiven Naturlebens. Da widersprach man natürlich sehr heftig und erklärte, dass 70 Millionen Fotografien von all den verschiedenen Luftsituationen uns doch wohl die Fülle des Lebendigen recht lebhaft verkörpern und dass es doch geradezu toll wäre, in dieser Luftkunst nicht die genügende Sensibilität zu erblicken. Nein, nein, rief aber wieder der Herr Bartmann, Sie töten damit die Sensibilität. Sie bringen nicht das fieberhaft grandiose Weltleben dadurch zur Empfindung. Auf diese Weise kommen Sie nicht hinter die Erscheinungswelt. Nicht in das große, ungeheuerliche, innere Leben der Natur hinein. Sie müssen das Leben, das ungeheuerliche Leben erfassen, das Leben, das uns in den Sonnenprotuberanzen und in den allmächtigen Ätherschwingungen des Mikrokosmos entgegenrauscht. Das müssen Sie erfassen. Sie müssen lebendiger alles sehen, lebendiger. Herr Bartmann zitterte dabei. Und seine Zuhörer traten seitwärts und erklärten ihn für übernervös und beschlossen, ihn durch List in eine Besserungsanstalt zu schicken, in der überreizte Nerven durch einfache Tätigkeit und feine Ablenkung wieder normal werden. Und die Künstler erklärten dem Herrn Bartmann, dass er sich wohl selber noch nicht ganz verstände. Er müsse jedenfalls auf einem stillen Landsitze seinen Nerven eine Erholung gönnen. Und sie schlugen ihm vor, den Direktor einer Besserungsanstalt aufzusuchen, der gerade für intime Kunst sehr viel übrig hätte. Der Herr Bartmann trank aus Ärger mehr als sonst und erklärte feierlich, dass ihn bisher noch nicht ein einziger Utopianer verstanden hätte. Nicht ein einziger. Kapitel 33 die Besserungsanstalt. Am nächsten Tage ließ sich der Herr Bartmann überreden, den Direktor der Besserungsanstalt aufzusuchen. Doch wie erschrak er da, als er einsah, dass da seine Nerven gebessert werden sollten. Da wurde der Herr Bartmann mächtig fuchtig und schimpfte auf die Künstler, was Zeug und Leder hielt. »Hier sollen«, rief er aus, »die faulen Utopianer noch fauler werden. Wer ein bisschen lebhafter ist, der wird in eine Nervenbesserungsanstalt geschickt, damit er die verdammte Lebhaftigkeit wieder verliert.« Der Prior eines Klosters war gerade zugegen, als der Herr Bartmann über die Natur der Besserungsanstalt ins Klare kam. Der sehr liebenswürdige und sehr gebildete Prior bat den Herrn Bartmann, doch mit ihm in sein Kloster zu kommen. Da könnten sie ja über das Leben und über das Sterben, das Längere und Weitere reden. Und der Herr Bartmann steckte sich eine Zigarre an, pfiff sechsmal ganz lange in einem hohen Tone und folgte der Einladung. Kapitel 34 – Das Kloster. Zwei Tage weilte der Herr Bartmann in dem alten Kloster, das mitten in einem großen, großen Garten lag. Der Prior des Klosters, der den Herrn Bartmann hierher geführt, saß am Abend des zweiten Tages in seinem Bibliothekszimmer und schaute hinaus in die blühende Sommerpracht. Berge, Hügel, Felsen und Täler waren architektonisch reich gegliedert und boten mit ihren Blumenmassen ein sehr buntes und doch sehr stilles Bild. Von den Maschinen, die bei der Gartenkultur verwendet wurden und die Handarbeit des Menschen fast gänzlich überflüssig machten, sah man nichts. Aber die Bewohner des Klosters, nur Männer, gingen in den Laubengängen und über die Parkterrassen vereinzelt oder zu zweien. Das Kloster übte keinerlei Zwang auf seine Bewohner aus. Wer nicht mehr bleiben wollte, verließ das Kloster, und die da blieben, konnten tun und lassen, was sie mochten. Nur bestimmte Vorschriften, die lediglich einer gegenseitigen gesellschaftlichen Rücksichtsnahme entsprachen, mussten innegehalten werden. Aufgenommen wurden in dem Kloster allerdings nur diejenigen, die von den Verwaltungsdirektoren auserwählt waren. Und der Herr Bartmann kam zu dem Prior in sein Bibliothekszimmer, und dieser erklärte nun seinem Gaste dieses: »Es ist nicht richtig, wenn Sie, Herr Bartmann, überall in der Natur nur das ungeheure lebhafte Leben sehen wollen. Die Natur zeigt uns auch ebenso viel Sterben, das lebhaft nicht genannt werden kann.« Und die beiden Herren blickten lange hinaus in die friedliche Blumenlandschaft, die nicht lebhaft schien und auch nicht das Gegenteil vorstellte. Der Herr Bartmann steckte sich wieder mal eine Zigarre an und dachte nach und sagte leise: »Ich meine auch das Leben nicht so einfach, wie wir es auf der Erde mit unseren Augen zu sehen gewohnt sind. Wenn ich vom Leben in der Natur sprach, so wollte ich da das Wort Leben so aufgefasst wissen, dass es auch das Sterben in sich einschließt.« »Schon gut«, erwiderte der Prior, »indessen möchte ich doch bemerken, dass Sie gerade überall eine sehr hochgespannte Lebhaftigkeit zu sehen wünschen, und dieser möchte ich eine weiche, müde Schläfrigkeit gegenüberstellen. Diese Schläfrigkeit, Schlaffheit, diese große Stille ist doch auch in der Natur und ist doch auch sehr wohltuend. Und ich glaube, Sie können sagen, dass Sie die Aktivität suchen und ich die Passivität. Aber wenn ich als Geistlicher denke, so nehme ich die eine Seite der Natur ebenso gerne hin wie die andere. Das ist eben der priesterliche Standpunkt, der nicht zwischen den Dingen, sondern über ihnen ist, so wie die Priester eigentlich über dem Kaiser und über dem Staatsrat stehen. Herr Bartmann war versucht zu bemerken, dass er als Kaiser auch über den Priestern stehe. Doch der Prior schien seine Gedanken zu erraten und sagte einfach: Wenn der Kaiser mit den Priestern Hand in Hand geht, dann steht er auch über den Priestern. Ob man dieses aber von unserem Kaiser Philander sagen kann, der sich jetzt in Schilda, gerade in Schilda, augenscheinlich nur mit mathematischen Arbeiten befasst, das scheint mir doch sehr zweifelhaft. Vom Sterben in der Natur, sagte der Herr Bartmann, habe ich als Mensch eigentlich keine Vorstellung, denn ich bin doch noch nicht gestorben. Wenigstens weiß ich momentan noch nichts davon. Und deshalb halte ich es für notwendig, zunächst das Leben im Auge zu behalten. Der Prior lächelte und kam wieder auf die Passivität zu sprechen und meinte, der Herr Bartmann sollte mal sehen, auch der Passivität feinere Seiten abzugewinnen. Herr Bartmann versprach's, aber die Geschichte lag ihm noch nicht, und er sehnte sich jetzt gerade sehr nach einer sehr lebhaften Lebensfrische, und deshalb fuhr er in seinem sebastianischen Luftwagen am nächsten Morgen zum nächsten Verkehrszentrum. Kapitel 35 – Das große Hotel. Zum Abschiede hatte der Prior noch seinem Gaste feierlichst gesagt: Vergessen Sie aber nicht, dass die übergroße Lebensfülle für uns nur die eine Seite der Natur darstellt. Ebenso energisch die Natur im Entstehen lassen ist, ebenso energisch erscheint sie uns auch im Vergehen lassen. Hoho, versetzte da der Herr Bartmann, die Natur ist also immer überall sehr energisch. Selbst die Selbstmordstimmungen sind wie alle Mordstimmungen immer sehr energisch. Fragt sich noch, rief der Prior, aber da fuhr der Herr Bartmann schon fort und war zur Mittagszeit im größten Hotel von ganz Utopia, in einem Verkehrszentrum, das an Lebhaftigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Hier machte der Herr Bartmann eine Reihe neuer Bekanntschaften und musste erfahren, dass seine Reden im Luftrestaurant auf dem großen Künstlerfest sehr ungenau kolportiert waren. Die Künstler hatten dem Herrn Bartmann Dinge in den Mund gelegt, die er niemals geäußert hatte. Bald sollte er ein Geisterseher sein und bald eine Mönchsnatur. Aber gerade diese Reden, die alles entstellten und nach verschiedenen Zeiten hin aufbauschten, machten den Herrn Bartmann zu einer berühmten Persönlichkeit, die von Neugierigen sehr bald überlaufen wurde. Eines Morgens machte sich aber im Hotel eine große Unruhe bemerkbar. Die Zeitungen brachten merkwürdige Nachrichten von der Sturmküste. Dort sollte das Meer immerfort die Farbe wechseln und sehr unruhig sein, ohne dass ein Sturm ausbrach. Der Herr Bartmann wollte mit seinem Luftwagen hinfahren, doch der Führer des Wagens weigerte sich, da die Sturmküste von allen Luftfahrzeugen der Stürme wegen gemieden wurde. Und so fuhr der Herr Bartmann mit einem der schnellen elektrischen Züge auf einer Seilbahn zur Sturmküste, und viele Gäste des Hotels fuhren ebenfalls dorthin. Kapitel 36 – Das unruhige Meer. An der Sturmküste, die aus gewaltigen, ganz steil zum Meere abfallenden Felsen bestand, war die Luft ganz still und sehr warm. Das Meer zeigte, obgleich der ganze Himmel dunkelblau und ohne Wolken war, überall bunte Stellen, als wären große Teermassen hineingeworfen. Und dazu schäumten die Wellen ganz unregelmäßig, und einzelne Wellenberge erhoben sich plötzlich zu ungewöhnlicher Höhe, und dazu gurgelte es überall, und ein seltsames Brausen ertönte, das offenbar nicht von den Wogenkämmen ausging. Am Ufer waren alle darüber einig, dass ein unterseeisches Ereignis vor sich gehe. Die Logiehäuser auf der Höhe der Strandfelsen wurden verlassen, da man mit vulkanischen Erschütterungen rechnen musste. In jeder Minute kamen immer mehr Utopianer zur Sturmküste, und die Seilbahnen zeigten bald lange Reihen von elektrischen Wagen, die stehen blieben und von den Reisenden nicht verlassen wurden. Als es Nacht geworden, machte das Meer einen unheimlichen Eindruck. Bis auf Meilen hinaus flackerten immerzu bunte Stellen auf, und das Getöse ward immer stärker, als stürme ein furchtbarer Orkan über die Wasser. Und dabei blieb doch die Luft ganz still, und das wirkte so furchtbar unheimlich, dass viele Utopianer vorzogen, so schnell wie möglich wieder abzufahren. Herr Bartmann wurde um Mitternacht von dem Herrn Zitronenthal angesprochen, der in Begleitung des alten Herrn mit der Schnupftabakdose auch zur Sturmküste geeilt war. Die drei Herren unterhielten sich sehr lebhaft über das bevorstehende Naturereignis, und der Herr Zitronenthal sagte: »Herr Bartmann, man spricht ja jetzt überall von Ihnen. Man bringt das unruhige Meer mit Ihren Äußerungen über intime Kunst zusammen. Sie wollten immer, dass die Utopianer das sehen, was hinter oder unter unserer Erscheinungswelt liegt. Jetzt sind wir gezwungen, an das zu denken, was überall dahinter wirkt und darunter lebt.« »Nicht doch«, versetzte Herr Bartmann, »so habe ich's nicht gemeint.« Doch er kam nicht weiter. Es zeigten sich plötzlich hellgrüne Streifen auf dem Meere, die strahlenförmig von einem Punkte wie Radspeichen ausgingen. Und dabei wurde das Meer zwischen den grünen Streifen dunkelviolett. Und die dunkelvioletten Teile des Meeres bekamen zinnoberrote Flecke, die jedoch sehr rasch immer wieder verschwanden und an anderen Punkten auftauchten. Ganz entsetzlich kam's aber jetzt allen Utopianern vor, als das Meer immer ruhiger wurde, so dass schließlich das ganze Meerbrausen verstummte und dafür nur ein unheimliches unterseeisches Gurgeln hörbar blieb. Ende von Abschnitt 4.